So, da sind wir jetzt wieder. Einen kleinen Moment ohne Pepper, weil der ist gerade los und holt sich ein Eis vom Eismann, der gerade geklingelt hat. Ich schätze mal 3 Kugeln Stracciatella. Wir sind doch die einzige Games-Redaktion mit angeschlossenem Eiswagen. Ja, es ist großartig. Es ist wieder dieser Pavlosche Reflex. Ne? Einmal klingelt es dann draußen, halt, Eis! Das ist Eddie Murphy. Ice Cream Man! Ice Cream Man! Ice Cream! Wenn Pepper wüsste, was hier läuft. Wenn Pepper wüsste, genau. Aber gut, vor der Pause, die natürlich für euch gefühlte eine halbe Sekunde lang war, bevor wir mit diesem ganzen Eisschwachsinn angefangen haben, hat Simon noch mal kurz zusammengefasst. Ja, mittlerweile ist ein Jahr später und die Spiele sind alle raus. Mittlerweile ein Jahr später. Jetzt machen wir die Retrospektive auf diese Titel. Anstatt wie war das, als wir uns damals drauf gefreut haben? Ja. Wir können ja einfach, du hast ja gerade gesehen, ganz viele Titel. Wir können die jetzt natürlich alle nur jetzt ein bisschen klein abarbeiten. Wir können zu viel. Ein bisschen klein, weil ansonsten sitzen wir wirklich jetzt alle hier bis spät abends und ich glaube, ihr wollt es dann auch nicht machen. Ja, also mir ist es ja egal, aber ich glaube, wir gönnen euch euren Ohren ein bisschen Ruhe. Aber jetzt mal im Ernst, es ist unglaublich, wie viel gute Spiele. Ich kann es nur wiederholen. Es ist so viel geiler Mist, der kommt. Ich saß gestern bis 4 Uhr morgens. Auch in Vorbereitung jetzt auf den heutigen Podcast, weil beim letzten Mal waren wir alle nicht so gut vorbereitet, weil das auch ein bisschen Spaß mehr war als Experiment und so. Diesmal saß ich da und habe mir 4 Uhr morgens Trailer angeguckt und war wirklich so, es macht einfach so einen Spaß, sich einen Trailer nach dem anderen zu gucken von Spielen, wo du teilweise von gehört hast, teilweise überrascht bist. Herrlich, also eine schöne E3, also das kann man jetzt schon sagen. Genau, auf jeden Fall wieder viel schönes Zeug. Ich würde sagen, lass uns jetzt erstmal gleich anfangen. Ich würde sagen, ich übergebe das mal an dich, Simon, ne, weil du hast ja deine schöne Liste dort mit den Sachen und lass uns mal die Themen. Ja, ich kann kurz die Titel aufrufen. Dann. Sag die Titel und dann würde ich sagen, wir alle kommentieren was kurz. Da bin ich ja mal gespannt. Katamari Forever. Ja, sehr lustig. Man muss jetzt quasi als Katamari Leben erschaffen, indem man, ich habe keine Ahnung. Man spielt Katamari. Katamari, weiß ich nicht. Ja, also das beim neuen Katamari, zumindest was der Trailer zeigt, ist, dass man jetzt quasi wie eine Wasserblase um sein Katamari hat. Er rollt durch die Gegend und überall, wo er mit dieser Wasserblase langrollt, wächst neues Leben raus. Also okay. Zum Beispiel, er rollt über irgendwas drüber und dann sprießen Blumen raus. Und also im Prinzip wird die Thematik umgebaut. Er reißt nicht ab, sondern er baut auf. Also das ist zumindest das, was ich aus diesem Trailer entnommen habe. Und das sieht auf jeden Fall abgefahren typisch Katamari aus, aber kann ich mir auch wieder sehr lustig vorstellen. Ich auch. Ich bin auch großer Katamari-Fan. Der letzte war ein bisschen schwach. Einfach, da hätte man mehr machen können von der Story, von der Musik und allem. Dieses Mal bin ich mal gespannt. Ich habe ja auch ein bisschen das Gefühl, als ob da Level wären aus den vorangegangenen Katamari-Teilen. Also ich habe mir die Trailer angeguckt und ein paar von den Leveln habe ich zumindest wiedererkannt. Das muss nichts heißen, weil bei Katamari kann das auch mal ähnlich aussehen. Das sieht ja auch immer irgendwie alles ähnlich aus. Was ich ganz toll fand, und das nur kurz, was ich wirklich schön fand, sind diese visuellen Effekte, die man jetzt drüber schalten kann. Also man kann jetzt so, man kennt das ja von Photoshop oder von bestimmten, Handykameras, dass man eben Filter einstellt und alles sieht aus wie mit Bleistift gemalt oder schwarz-weiß mit Mosaik und so Mist. Das kann man jetzt über das ganze Spiel legen, was diesem ganzen, der Idee dahinter, dass es nur um Spielen geht, um Spaß haben geht bei Katamari, das bringt dem Ganzen jetzt noch ein Level drauf. Also das sah abgefahren aus, aber ich weiß nicht, ob das jetzt reicht, wenn es so ist, wie du sagst, Etienne, dass man eben noch mehr dass man das Spielprinzip umbaut, dann finde ich das super. Aber wenn es tatsächlich nur das alte Katamari ist mit ein, zwei lustigen Bonusleveln und neuen Filtern drüber, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, ich habe den Trailer jetzt nicht gesehen, aber ich muss auch sagen, ich bin da der falsche Ansprechpartner, weil ich hasse Katamari. Ey, du hast doch kein Herz. Ich hasse einfach es. Katamari hasst es. Es ist so eine schlimme Japano-Scheiße, echt, wirklich. Ich liebe Katamari. Okay, aber gut, haben wir das abgehakt. Gut. So, nächstes ab Thema, Tekken 6. Tekken 6, ich will noch mal kurz sagen, ich will schon immer mal Coming Soon Verstecken machen. Vielleicht kommt das demnächst mal. Verstecken 6. Verstecken. Ah, jetzt habe ich es so schlecht. Großartig. Aber Tekken 6 ist natürlich was glaube ich, mittlerweile schon in den Arcades draußen ist. Ja, ja, klar, kann man alles schon. Also, jedenfalls in Japan. Das ist ja die Frage, wer hierzulande kennt noch eine Spielhalle, wo in den letzten 4 Jahren neue Titel reinkamen? Also sowas wie Tekken 6 sieht man hierzulande also einfach nicht. Was natürlich auffällt bei der Präsentation oder was gezeigt wurde bei Tekken 6 ist dieser neue Campaign-Modus, wo man à la Streets of Rage halt sich durch die Maps prügelt, was in erster, also mein erster Eindruck war oder mein erster Gedanke war, wie kann das überhaupt gehen? Also weil diese, die Mechanik ist ja wirklich auf ein 1:1 Combat ausgelegt und kann man dann, haben die dann die Kämpfer runtergebrochen auf 3-4 Moves oder kann man wirklich alles, was die Typen auch im normalen Versus-Mode machen können, dann auch gegen irgendwelche KI-Gegner machen, die irgendwie erscheinen? Aber es sah auf jeden Fall gut aus. Also es scheint zu funktionieren und es sieht auch nicht, also was ich vom Trailer gesehen habe, sieht es nicht einfach wie so ein liebloses, so wie diese Virtual Missions von Metal Gear Solid, sondern es sieht wirklich aus, als ob das richtig Spaß macht. Also du siehst dann zum Beispiel einen Lai oder so mit einer richtig fetten MG durch die, oder einem Flammenwerfer durch die Maps laufen und denkst nur, what the fuck, das ist immer noch Tekken. Also ich fand's ganz nett, zumal es ja einfach ein Bonus ist. Ja, den Modus, den gab's glaube ich schon in Tekken 3. Oder früher schon? Es gab diesen Battle-Modus, wo man eben so Streets of Rage-mäßig rumläuft. Es gab auf jeden Fall bei Tekken 5 einen 3D-Battle-Modus, wo du quasi mit Jin oder Devil Jin oder sowas rumgelaufen bist und hast die vermüllt. Da hat es in etwa funktioniert, obwohl du in 3D gelaufen bist. Dort war es aber auch mehr so ein Add-on nett, aber nicht wirklich was. Also es ist immer, Tekken ist ja auch so die Serie der Spielereien. Da gibt es halt einfach auch einen kleinen Dinosaurier als Charakter. Und da gibt es einfach komische Sachen und das soll auch so bleiben. Ich freue mich auf die Koop-Nummer. Das sieht jetzt nicht aus, als ob es alleine ein Spiel wert wäre, aber zusammen und so nebenbei ist das, glaube ich, super. Also ich lasse mich gerne überraschen. Ja, ich wäre auch überrascht jetzt nochmal, weil vor allem, ich hätte vor 1,5 Jahren noch gedacht, dass so langsam selbst bei den Hardcore-Leuten, die Prügelspiele mögen, dass sie so langsam jetzt abebbt, weil das ist kein populäres Genre einfach mehr gewesen. Und dieses Jahr kommt Street Fighter 4, kommt demnächst nochmal Tatsunoko vs. Capcom und so weiter und Marvel vs. Capcom raus auf XBLA, also quasi die Renaissance der Prügelspiele. Und da passt Tekken 6 quasi als großer Meister von früher wieder ganz gut rein eigentlich. Ich persönlich wünsche mir, ja, ich weiß, das wird nicht so kommen, aber ich wünsche mir einen Tekken-Modus für 6, also die Möglichkeit zu wechseln. Ich fand's auch zwischen super. Zwei Charakteren, ich verstehe es nicht, warum Tekken Tag Tournament das ausgerechnet war das beste Tekken. Warum das ausgerechnet wegrationalisiert wurde. Ja, vor allem, sowas kann man doch wir haben das Online-Zeitalter, das ist jetzt perfekt geeignet. Stimmt. Du spielst online mit jemandem, man wechselt sich zwischendurch ab, man kann wirklich Teamplay bei Beat'em-ups, das gibt's sonst kaum. Das ist in der Tat, also jetzt, wo du sagst, habe ich so noch gar nicht dran gedacht, aber dass das für Multiplayer eigentlich prädestiniert ist, eigentlich sollte man jetzt schon eine Mail an Namco schreiben und sagen, Leute, was ist los, bitte macht das noch rein. Ich habe mir sogar Tekken Resurrection Online gekauft für PlayStation 3, PSN, und weil ich gehofft habe, vielleicht gibt's da irgend sowas in der Art, also weil es würde sich so anbieten. Es wundert mich, dass ich nicht drauf gekommen bin, wo ich ja der beste Tekken-Spieler der Welt bin. Weil du dumm bist. Das ist ja gut, aber dafür halt unfassbar gut. In Tekken, und auch unfassbar dumm, hättest du jetzt gesagt. Nächstes Thema. Da kenne ich mich kaum aus, Just Cause 2. Just Cause 2, da habe ich ja mal was Leuten gehört, Just Cause, da gab es ja eine neue Sendung auf MTV und das war das ganz große Thema in der allerersten Sendung. Game on, kann ich gar nichts zu sagen. Just Cause klingt wie eine Boygroup, finde ich. Nee, also Just Cause, ganz kurz, ist mit Palmen, GTA, mit viel Action und das Tolle, du kannst quasi mit so einem Seil, kannst du dich an Sachen, an Jeeps dranhängen und dann auf den Jeep und in den Jeep rein und von da aus von der Klippe springen und dann Fallschirm weiterfliegen. Also es ist so diese Verknüpfung aus in der Luft sein und dann wieder am Boden und wieder in der Luft. Du kannst das kombinieren. Es hat ein bisschen das Gefühl gehabt, als ich den Trailer gesehen habe, natürlich, wenn der Trailer anfängt, wirkt es wieder ein bisschen sehr typisch. Ne? Ich hatte den Eindruck von Mercenaries 2 ohne Humor. Richtig originell war Just Cause noch nie. Aber als es dann angefangen hat, dass der mit diesem Seilzug sich einfach an den Hubschrauber gehängt hat und dann nochmal runtergehängt hat und dann von dort mit dem Fallschirm runter auf den Wagen drauf, dort eine MG geschnappt und was es dort war. Es hatte ein bisschen das Gefühl wie so ein Infamous, ne? Nur ohne Superkräfte. Du hast dann das Seil stattdessen, mit dem du dich dort durchjagen kannst. Und das könnte wieder der interessante Ansatz sein, dass du wieder noch ein Open-World-Spiel dann spielst. Ja, ich glaube, es ist wirklich Attack of the Open-World-Games ist das Motto der nächsten Jahre. Und es geht auch natürlich so lange wie Zweiter Weltkrieg. Man will es irgendwann nicht mehr haben, bis jeder sein Open-World-Spiel hat. Wer will denn den Zweiten Weltkrieg nicht mehr? Also das höre ich ja gerade zum ersten Mal. Ich meinte, Ich meinte Zweite Weltkriegsspiele. Ach so. Die ach ja so. Auch, hast du vielleicht mitgekriegt, waren ein, zwei Titel kamen raus, die sich sehr ähnelten. Ich würde endlich mal in einem Spiel gern die Landung an der Normandie spielen. Das ja, wäre das wär eine coole Idee. Und dann so mit so Boden, gute Idee, ja. Ja, und ja. Dann an, den, an diesen Metallkreuzen vorbei, hoch zu den Bunkern, das wäre was. Übrigens, mein Lieblingssatz aus Medal of Honor 1 immer noch, wollen Sie meine Handgranate? Wollen Sie meine Handgranate? Das war der Guide für US-Soldaten, nein, damit sie sich in Deutschland zurechtfinden. Das war großartig. Da kommt übrigens, nur kleiner Einwurf, kommt ja auch ein neuer America's Army-Teil. Wurde auf der E3 präsentiert, nur mal für alle. Klar, die haben ja auch keine Soldaten mehr übrig. Die brauchen wieder neue. Brauchen neue Leute. Ja, die haben ja jetzt auch neue Kampfdaten gesammelt. Die können ja jetzt wieder ein neues Spiel machen. Ja, tatsächlich. Ja. So, aber gut, nächstes Thema. Just Cause 2, also nicht schlechtes Spiel, aber sicherlich wird jetzt nicht das Rad neu erfinden. Ein Titel, den ich mir aufgeschrieben hatte, den ich auf der GC letztes Jahr gesehen habe, wo ich sagen muss, da war ich vom Stil, von der Grafik und von vielen anderen Punkten auch echt begeistert, obwohl ich kein Devil May Cry-Fan bin, und zwar Bayonetta. Kommt von Sega. Von Sega, ja. Mhm. Ist jetzt, würde man auf den ersten Blick sagen, ein total chaotisches, japanophiles Devil May Cry Beat'em Up, also nicht Beat'em Up, sondern Slash'em Up oder so, mit ganz vielen Moves und allem, aber ihr habt nicht gelebt, bevor ihr nicht gesehen habt, wie auf dem Kopf einer riesigen Statue, die gerade zusammenbricht, ihr steht und kämpft, während im Hintergrund 1000 Sachen passieren. Also da war schon so abgefahren, dass ich mir gedacht habe, okay, das will ich mal spielen. Also einfach nur over the top, wie es in Japan nur manchmal schwer noch geht. Ich war ja auch in der Präsentation drin auf der GC, stimmt, als vorgestellt wurde. Genau. Und da durfte der Trailer natürlich noch nicht gezeigt werden, oder das Gameplay, was dort gezeigt wurde. Aber es war einfach wirklich diese Explosion an dem abgedrehtesten Japano-Scheiß, den du dir vorstellen kannst, mit der besten Japano-Grafik, die du dir vorstellen kannst. Und das sieht auch noch unglaublich gut aus. Es wird ja entwickelt bei Sega von Hideki Kamiya, also der Typ, der Devil May Cry und andere Resident Evil-Teile zum Beispiel gemacht hat, und Okami. Und der hat natürlich gewiss die Ahnung, wie man so ein Spiel zusammenbaut, dass es sich dann auch entsprechend präsentiert. Inhaltlich, also vom Spiel her, erwarte ich mir jetzt keine neuen Sachen, die dort sind, aber es ist was, was funktionieren wird, es ist was, was geil aussieht, und wie du schon gesagt hast, mit einem Sarah Palin-Verschnitt auf einer riesigen Statue dort rumspringen und irgendwelche großen Wolfsmenschen entmannen, das ist schon was Besonderes. Also man muss es sich wirklich mal angucken. Es wirkt auf den ersten Blick vielleicht wie ein Standard Devil May Cry-Klon, aber da steckt schon mehr dahinter. Ob man das jetzt braucht, gut, da kann man ewig drüber diskutieren. Ich brauch's nicht im Grunde, es gibt genug Spiele der Art, aber ich werde das wahrscheinlich, wenn überhaupt, spielen. Ich muss es spielen, um zu gucken, ob ich es brauche. Ja, so. Das war's auch dazu. Wir versuchen einfach mal ein bisschen schneller zu sein. Jetzt kommt was, wo ich garantiert ein bisschen länger reden wollen würde, und zwar Operation Flashpoint 2. Wobei, vielleicht hatte ich eine Operation Flashpoint. Ja natürlich. Da kann ich auch Anekdoten zu erzählen, noch Operation Flashpoint, weil da erinnere ich mich tatsächlich noch, das war Simons Zeit bei Giga, relativ am Anfang, glaube ich. Und es gibt bei dem Operation Flashpoint von Bohemia Interactive, ist das, glaube ich, gibt es ja einen richtig geilen Editor, mit dem du super krass deine eigenen Szenarien und Maps also machen kannst. Also richtig gute Singleplayer-Maps. Und ich weiß noch, dass Simon in seiner typisch akribischen Arbeitsherangehensweise da ein komplettes Setting gebaut hat, wo er wirklich Tag und Nacht dran keiner gearbeitet hat und keiner wusste, was er da eigentlich macht. Wir haben immer nur gesehen, er macht irgendwas und hat er sich wirklich drin verloren. Deshalb weiß ich, dass du gleich auf jeden Fall uns ein bisschen was zu Operation Flashpoint erzählen kannst. Ich will nur kurz, um das aufzuklären, beziehungsweise ich bin mir selber nicht sicher, Operation Flashpoint 2 ist, glaube ich, nicht mehr von den Leuten, die den Ur-Operation Flashpoint gemacht haben. Das heißt nämlich jetzt irgendwie Assault Armor. Oder auch mittlerweile bekannt als Operation Crashpoint hier in der Redaktion. Oder so, ja. Also dass die ursprünglichen Entwickler, die Operation Flashpoint erfunden haben und den Teil, den du auch kanntest und geliebt hast, groß gemacht haben, die haben ja ihr eigenes Teil gemacht, während der Name, ähnlich wie bei Far Cry, bei Codemasters ist es, glaube ich. Oder damals bei 4, ne, wo du Project oder Origin 4, genau, und 4 hattest. Und der Name ist quasi bei, ist es Codemasters? Codemasters hat, glaube ich, die Publishing-Rechte, ne? Die machen, also die haben letztes Mal auf der GC hat Codemasters Operation Flashpoint 2 unter dem Namen vorgestellt. Ja, genau, also die haben die Namenrechte, sind aber andere Entwickler, aber trotzdem versuchen sie natürlich dem Spielprinzip treu zu bleiben. Und das wird schwierig, weil es schon ein sehr eigentümliches Spiel war. Also es ist schwer zu erklären, man muss das eigentlich am PC mal wirklich spielen. Es ist im Grunde, man ist ein Soldat in einem riesigen Kriegsgebiet und man ist aber wirklich nur ein Soldat. Man kriegt einen Schuss, man stürmt ein Dorf und man hat vor jedem Schuss, der um einen vorbeipeitscht, Angst, weil wenn er einen im Bein trifft, dann, vorbei. Kriegst du halt die nächsten und zwei Stunden. Und man kann es eigentlich recht leicht erklären, wenn man sagt, es ist ein sehr simulationslastiges Battlefield, wenn man so will. Also, man kann im Prinzip auch alles das machen, was man bei Battlefield kann, aber nicht so arcadig oder nicht so auf Action, sondern so wirklich, man braucht zum Beispiel unheimlich lange, um von A nach B zu kommen. Man läuft teilweise wirklich stundenlang durch Pampa, ohne dass irgendwas passiert, was auf den ersten Moment vielleicht langweilig wirkt, aber halt einfach auch sehr realistisch ist, weil du halt einfach nicht das Gefühl hast, hier wurde eine Map designt, die genau so oder so ablaufen soll, sondern du hast einfach ein großes Kriegsgebiet und bist ein Söldner und läufst da halt Soldat. Durch. Soldat. Ein Soldat, ja, genau, sorry. Und es ist Soldaten halt kriegen weniger Geld als Söldner. Simulationslastig, ja. Und Leben kürzer. Das ist der einzige Unterschied im Leben, ja. Auf jeden Fall Operation Flashpoint 2. Ich habe das jetzt nicht gesehen auf der unter den Trailern und so weiter. Kannst du noch was erzählen, Simon? Ich werde es jetzt auch kurz machen. Im Grunde wurde das meiste ja schon gesagt. Ich meine nur, das ist echt eins der Spiele, das jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht nach so viel aussieht, weil es eben nicht so dieses Eye-Candy bietet wie die ganzen anderen Shooter, was ja klar ist, weil es ist viel größer. Aber das ist ein Spiel, das sollte man sich mal angucken, wenn man so von diesen inszenierten Kriegsspielen ein bisschen genug hat und eben auch mal mehr die Strategie hinter einem Shooter haben. Es ist das Gegenteil von Call of Duty eigentlich. Ja, definitiv. Es ist das genaue Gegenteil von Call of Duty. Und ich glaube, der erste Teil hat unglaublich viel Spaß gemacht, wenn man ihn mal, wenn man sich wirklich drauf eingelassen hat und sich dran gewöhnt hatte. Beim zweiten wird das wahrscheinlich alles ein bisschen einfacher. Und man wird natürlich mehr diese Online-Fähigkeit nutzen. Also man wird wahrscheinlich mehr im Squad agieren können. Ich finde es richtig gut. Also ich habe mir die Trailer angeguckt und einfach nur um zu sehen, wenn es für PC und Konsolen gleichzeitig ist, wie groß werden die Welten dann wirklich sein und wie toll wird die Grafik sein, wird es ruckeln, wird man Abstriche machen, die typischen Fragen. Und bisher sah alles echt gut aus. Es ist nichts, was einem irgendwie die Augen schmelzen lässt, aber es sieht gut aus. Man weiß, wenn man den Vorgänger kennt, kann man das gut einschätzen, ja, und kann sich gut denken, okay, da will ich rumlaufen, da werde ich auch sehr lange rumlaufen müssen und dann kann ich Helikopter fliegen, da kann ich irgendwie Panzer fahren, da kann ich Zivilistenautos einfach nehmen und durch die Pampa heizen, da kann ich alles und es gibt nichts, was das Gefühl schlägt, in Operation Flashpoint mit 10 anderen Leuten über den Hügel ein Dorf anzugreifen. Ja. Also das klingt jetzt sehr verherrlichend, aber ich meine, stellt es euch einfach nur vor, dass woanders hat man dann 1000 Explosionen und alles, aber so ist das nicht. In Wirklichkeit versucht man ja möglichst leise zu sein und sich hier anzuschleichen und das eben, guckst links und rechts und siehst da Dutzende von deinen Leuten und du weißt genau, sobald der erste Schuss fällt, dann ist hier Amok. War es nicht auch so, dass man immer einen Commander quasi gespielt hat, der dann auch Squad-Befehle geben konnte, wo man dann wirklich auch gezielt strategisch sich absprechen muss, Flügel über links und Flanke rechts und also so wirklich eine taktische Variante von Call of Duty oder Battlefield, da kann man eigentlich sich drauf freuen, glaube ich. Kann man auch abschließen damit. Aber auf jeden Fall eben ein Titel, den vielleicht viele nicht im Blick haben, aber den sie im Blick haben sollten. Ja, Operation Flashpoint auf jeden Fall mal ein bisschen näher im Auge behalten. Okay. Dann The Conduit. Hatten wir schon ein bisschen geredet. The Conduit kommt übrigens auch relativ bald raus. Ich glaube Ende Juli ungefähr. Und ist ein Shooter, der von Sega entwickelt wird für die Wii. Und gilt schon, weil er schon seit längerem eben unterwegs ist, als so quasi einer der Third-Party-Titel, der auch vielleicht mal was reißen kann auf der Wii, wieder mal nach einiger Zeit. Es ist ja auch einer der ganz, ganz wenigen Shooter überhaupt für den Wii jetzt mit einigermaßen gelungenem Inhalt, zumindest davon ausgehen. Ich meine, es gibt ja dafür, dass du eigentlich prädestiniert bist, dafür gute Shooter zu machen, ne? Mit der Wii-Mode, das ist ja schon eine ganz lustige Kombo, die dort ist. Bei Metroid Prime 3 hat es ganz gut funktioniert schon mal, dass du dort gut ballern konntest mit der Wii-Mode. Nur dadurch, dass sich viele Shooter eben eher im HD-Bereich bewegen, ein Halo 3 lebt eben teilweise größtenteils von der richtig guten Optik und wie das alles zusammenpasst, dass sich viele Shooter-Hersteller einfach nicht auf die Wii rauftrauen, obwohl du eigentlich da die gute Steuerung hast, die dann gut funktioniert. Und Conduit sieht eben etwas aus, das trotz der Wii-Mittel, das trotz eben nicht wirklich 720 oder 1080p HD ist, gut ausschaut, gute Ideen hat und auch was aussieht, was ich als Shooter-Spieler dann spielen würde gerne. Es wird, wenn es denn funktioniert, ich persönlich glaube nicht, dass der Singleplayer-Modus da jetzt so einschlagen wird, weil das dafür ist einfach Grafik zu wichtig für einen Ego-Shooter und im Singleplayer-Modus dann. Aber was du auch gerade gesagt hast, im Multiplayer-Modus ist ja allein die Möglichkeit, mit der Wiimote so zu zielen, Novum, was man auf keiner anderen Konsole hat, auch am PC im Grunde nicht. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt wahnsinnig gut funktionieren würde, vielleicht tut es das, aber es hat das Potenzial. Es spielt sich anders. Es hat das Potenzial, gut zu funktionieren, und es spielt sich mal erfrischend anders. Das ist eigentlich wirklich, man kann eigentlich wie bei jedem Wii-Titel immer nur sagen, scheiße, dass dieses Ding so hässlich ist. Also, dass die Grafik einfach nur nicht so gut ist. Das ist das Einzige, was mich ärgert an der ganzen Konsole. Das ist wirklich schade. Klar, das ist auch der Erfolgsgrund, weil sie eben dadurch so billig ist, aber mich ärgert es schon. Mhm. Weil so ein Spiel würde ich mir gerne mal wünschen mit richtig guter Grafik. Ja. Aber schauen wir mal, was daraus werden wird. Wie gesagt, höchstwahrscheinlich Ende Juli dann hierzulande erhältlich. Okay. Dann haben wir, ja gut, das machen wir ganz kurz. Es gibt eine Menge neuer Need for Speeds. Und ja, ich muss sagen, ich bin seit dem ersten Need for Speed bin ich großer Fan der Serie. Deswegen freue ich mich, dass es jetzt mal wieder Need for Speeds gibt, die nicht so sehr aussehen nach, wir haben selbst keine genaue Ahnung, aber wir nehmen jetzt die neuen Sachen, die überall gehandelt werden und bauen die ein. Ja, Open World war so das letzte große Ding, ja, was sie dann krampfhaft einbauen mussten. Story-Modus und Story-Modus und, genau, und Hollywood und irgendwelche Tussen, die dir Befehle geben über das Headset. Also jetzt ist es alles ein bisschen anders. Need for Speed Shift zum Beispiel es geht wie immer, geht Need for Speed in mehrere Richtungen, je nach Titel. Und Shift ist, wie der Titel vermuten lässt, so das Schalten, das Kuppeln, da muss man alles richtig machen und das mit geiler Optik und es wirkt sehr wuchtig, es wirkt sehr realistisch, es wirkt wie Gran Turismo im Manual-Modus, also ohne Automatikschaltung. Nur dass es diesmal natürlich, man kennt es ja von Need for Speed, noch ein bisschen heftiger wird wahrscheinlich. Also Schalten ist dann unglaublich wichtig, was es ja wahrscheinlich auch ist in echt. Ich weiß es nicht. Ich fahre so selten Auto. Bei Rennspielen kann ich eigentlich nicht viel sagen, weil ich sie hasse. Das Einzige, was mich bei Rennspielen immer wieder stutzig macht, ist, dass ich seit 12 Jahren Führerschein habe und eigentlich auch recht gut Auto fahren kann und auch keine großen Probleme habe. Und bei Rennspielen immer gegen alle Wände fahre und sie sollen ja so realistisch sein. Und ich frage mich, wenn das ist für mich so ein Widerspruch in sich, warum kann ich oder im Prinzip ist das beste Beispiel, um in die Killerspiel-Diskussion einzusteigen. Warum kann ich so verdammt schlecht Rennspiele spielen, wenn ich richtig gut Auto fahren kann? Ja, die Sache bei Rennspielen ist eben speziell, wenn du Auto fahren kannst, den Disconnect sehe ich dort auch immer, wenn ich dann selber Auto gefahren bin und dann an der Konsole oder sonst was sitze. Du hast natürlich das Fahrgefühl nicht dort. Wenn du im Auto sitzt, erwartest du, dass du die Fliehkräfte hast. Autofahren, manuell schalten, kein Problem. Sobald ich das an der Konsole machen muss, ist irgendwie das Feedback einfach nicht wirklich da, trotz Rumble und sonst was. Ja. Ich kann da nicht manuell schalten an der Konsole. Ja, aber deshalb hasse ich ja Rennspiele so. Es macht auch keinen Sinn, etwas schlechter zu simulieren, was jeder einfach besser haben kann, wenn er vor die Tür geht. Weißt du, ich meine, ich kann keine Drachen bekämpfen, ich kann auch nicht fliegen oder zaubern, so, das sind alles so Sachen, deshalb spiele ich Videospiele, aber Autofahren kann ich und ich kann es besser machen und realistischer, wenn ich einfach vor die Tür gehe, mein Auto einsteige. Ja, aber wenn du eine Kreuzung und Massencrash verursacht, kommt kein Bulle und sagt, oh, das war aber geil, du hast den Multiplikator gekriegt, genau. Alter. Mal zwei, also wenn mal du den noch umfährst. Cool, aber haben sie 100 Euro. Burnout ist auch wirklich das einzige Rennspiel, was ich deshalb gerne spiele, weil es halt diese, aber das verzichtet ja auch komplett auf Realismus. Aber gut, zu Need for Speed, um da beim Thema zu bleiben, eben, ich hoffe mal, weil EA hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie selbst aus etablierten Sachen wieder interessant was machen, nachdem lange Jahre eben quasi Dürre war mit wieder aufgelegten Sachen und einfach Ideen, die nicht funktioniert haben. Also Potenzial ist da auf jeden Fall. Sie können sich ganz gut immer wieder neu erfinden. Das ist ja auch bei Rennspielen tatsächlich schwierig. Und es muss ja auch sein. Ich meine, Need for Speed verkauft sich. Und irgendwann, wenn man ja trotzdem das alles immer das Gleiche macht, irgendwann wird es sich nicht mehr verkaufen, weil die Leute haben das Spiel schon im Regal stehen, seit in drei- oder vierfacher Ausführung. Sag das mal den FIFA-Spielern. Ja, das ist natürlich für die... Oder die PES. Ja. Okay, ja. Nächstes Spiel. Nächstes Spiel, wir bleiben kurz bei den Rennspielen, einfach nur, damit ich die mal abgehakt habe. Also, wir hatten jetzt gerade das realistische, Gran Turismo-mäßige natürlich. Mhm. Dann haben wir noch Split Second, das ist so eine Art Arcade-Racer. Also sieht sehr arcadig aus, auch von denen, also es wirkt wirklich wie ein typisches Arcade-Spiel, weil man fährt auch durch Locations, die sehr arcade-lastig sind, nicht realistisch. Gleichzeitig hat es was von Burnout, ohne jetzt so sehr auf die Crashs fixiert zu sein. Also ich hab's mir angeguckt und hab sofort wieder Bock gekriegt, das zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist halt sehr over the top, also sowas finde ich immer ganz gut. Ich mag dieses realistische und dann doch nicht so. Genau. Ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das gerade aufgeschrieben, ich habe mir also aber leider nicht die Publisher mit aufgeschrieben. Split Second ist, glaube ich, Disney Interactive, wenn ich mich nicht komplett irre. Disney macht es, aber dementsprechend sollen da, also ich weiß nicht, von irgendeiner etablierten Serie auf jeden Fall Leute dran sitzen, die es vorher gemacht haben. Nur Zone 30. Und ich meine, ein Burnout-Vergleich kann ja nichts Schlechtes sein, ne? Genau, denke ich auch. Es ist nur die Frage, ist es eine Burnout-Kopie oder hat das nur Ähnlichkeiten oder wird das vielleicht was irgendwas bieten, was Burnout nicht hatte. Oder wird es genau dasselbe sein? Und es freut mich mal wieder, dass ein nicht realistisches Rennspiel kommt, das mehr als ein Wort als Titel hat. Nach den alten Grids und Pulse und Stimmt, genau. Ja, Split Second ist schon fast schon, zu schwer. Schon zu doppelt so viel, ne? Und für die ganzen Rennspielfans, ich hätte gerne Split Second. Okay, Split Second irgendwann dieses Jahr, soweit ich nächstes Spiel. Dann hätten wir Dirt. Also so ist ja im Grunde die Fun-Version von einem echten Rennspiel, weil wo man halt auf einer Rennstrecke, weißt du, mit Beton und abgeteilten Reifen und Wetterverhältnissen und Windschnittigkeit und so, bei Dirt ziehst du dir halt einfach ein paar Schlappen an und matscht einfach durch die Pampa. Also es ist schon, das ist realistisch, obwohl es unrealistisch ist im Grunde, weil es ist halt mehr Spaß als wirkliches Rennen jetzt. Genau, simuliert Realismus für die Leute, die eben bei einem Arcade-Racer nicht immer durch bunte Superstädte fahren wollen. Ja, also ich meine, ich will gar nichts gegen die Sportart an sich sagen, so. Es ist ja toll, so das anzugucken, gerade weil es alles so eng ist und weil das um die Ecke sliden und so wichtig ist. Das Spiel sieht toll aus. Also ich habe leider Dirt nie gespielt. Also nicht so sehr, dass ich da jetzt eine Meinung hätte. Also, aber freut mich, dass es da offenbar auch was Neues gibt. Ja, ich hab damals das Review gemacht hier für die Sendung von dem ersten Tag. Du kannst dir noch in einen schönen Dreh mit dem Auto. Nee, kann ich nicht. Kannst du nicht? ich erinnere mich. Ja, wo ich drin saß, wo dann der wie ein Bescheuerter gefahren ist. Wo der Auspuff abgerissen ist, als ihr gefahren seid. Das ja auch noch. Der Auspuff knallt ab und der Typ meinte vorher noch so, ja, das ist kein Problem und so, hier bin ich schon 100 Mal gefahren. Und das Tollste war auch, als wir mit der Kamera im einen Auto mich im anderen Auto verfolgt haben und ich mal in meinen O-Ton gegeben habe. Und danach fährt das Kameraauto quasi vor uns und plötzlich siehst du nur noch Nebel, nur noch Dreck, alles war braun. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wo wir langfahren. Und der Typ kann mir erzählen, was er will. Der Fahrer wusste auch nicht, wo wir langfahren. Der ist einfach nur stur geradeaus gefahren, hat gehofft, dass das irgendwie hinhaut von seiner Vorstellung. Da hatte ich echt Angst. Also nichts für mich. Simon hat Angst, wir hatten sehr viel Spaß, muss ich sagen. Überlegen. Aber gut, Das Geile ist, wir haben da gedreht und haben den halt, der Auspuff ist abgefallen. Das kostet ein paar tausend Euro und wir haben denen nicht mal Drehgeld geben können. So. Ja. Das ist schon gemein. Aber dann, glaube ich, hat der eine uns noch unsere Maske angehauen. Ja. Quasi. Aber gut, wenn der nächste Dirt-Teil kommt, dann haben wir auf jeden Fall wieder einen lustigen Dreh. So, nächstes Rennspiel und das habe ich mir bis zuletzt aufgehoben, zu Recht, Gran Turismo 5. Das Gran Turismo 5 Forever, das Rennsport. Aber da, eigentlich haben wir es ja schon alle gespielt. Es hieß nur Gran Turismo Prologue. Ja, genau. Also man hätte wirklich mittlerweile auch schon einen Zwischenteil rausbringen können. Also dieses Prologue war ja im Grunde nichts anderes, aber halt hätte man auch sagen können, das ist der fünfte und den sechsten, den kommen wir. Aber okay, in der Hinsicht bei Gran Turismo, man weiß, dass die Leute immer lang brauchen, aber man sieht es den Spielen auch an. Ne? Ja, ich weiß nur nicht, wann das Maß voll ist und wann man einfach jetzt auch mal sagen muss, gut, wir müssen nicht jedes Auto, was in den letzten 80 Jahren produziert wurde, in diesem Spiel haben. Weil das ist wahrscheinlich das, was unglaublich viel Zeit frisst. Ich habe was gelesen, die brauchen eine Woche für ein Auto. Dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, wie lange das dauert. Hunderten, tausenden Autos, die dort drin haben. Ja. Das ist toll auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, irgendwo ist auch mal Schluss. So wie bei unseren Podcasts, irgendwann ist auch irgendwann genug. Mal Schluss ist das. Ja? Relativ bald sein wird. Da kann ich doch nochmal mein Racing-Wissen einfließen lassen. Es kommt auch ein neuer Colin McRae-Teil, falls es die Leute da draußen interessiert. Dritter Teil, glaube ich. Colin McRae selber gibt es ja nicht mehr, der hat ja einen Autounfall. Oder so? Nee, ist mit dem Hubschrauber abgestürzt? Nee, ist letztes Jahr mit dem Hubschrauber abgestürzt. Ja, genau, mit dem Hubschrauber abgestürzt. Das wäre wirklich eine komische Ironie gewesen, wenn er einen Autounfall gehabt hätte. Aber egal, auf jeden Fall, Colin McRae gibt's nicht mehr, aber neuen Teil. Das weiß ich noch. Ist es nicht Dirt? Colin McRae Dirt? Aber ich weiß es nicht, ich hab das leider nicht gesehen jetzt hier. Aber gut, es kommt eine Menge Zeug, auch wenn Colin McRae dort nicht mehr Pate stehen kann. Nächstes Thema? Ja, und das wird jetzt interessant. Und zwar kennt vielleicht, wer von euch, wahrscheinlich keiner, hat Star Wars Galaxies gespielt? Keiner, oder? Star Wars Galaxies, nicht gespielt, aber genug drüber gehört. Ja, genau. man liest gesehen, und man hört und man sieht. Gelesen, aber ich habe das nicht Unglück, gespielt. Dass ein Kumpel von mir sehr großer MMORPG-Fan ist. Und bevor er mit WoW angefixt wurde, war er unglaublicher Galaxies-Fan und hat mir regelmäßig alles aus seinem Galaxies-Leben erzählt. Das war nicht mehr normal. Wer Galaxies gespielt hat, Norboss hieß er. So heißt es auch im WoW. Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall weiß ich dadurch recht viel und es gibt unglaublich viele Macken in Galaxies und die größte Macke ist, dass es zu komplex ist. Und das ist natürlich die Frage, ob das jetzt geändert wird, aber zumindest versucht man einen neuen Anlauf. Du redest von Star Wars The Old Republic. Ja. Mhm. Und ich meine jetzt mal im Ernst, BioWare macht ein MMORPG über die alte Republik. Ich meine, die kennen sich besser aus mit der Old Republic als George Lucas, weil sie einfach die haben die Story zu den alten Teilen und so ein bisschen geschrieben, weil sie ja die Spiele dazu gemacht haben, haben das zum Teil auch mit George Lucas und seinen Firmen zusammen entwickelt, aber im Grunde kommt der meiste Input zu der Geschichte, die vor 3000 Jahren spielt, kommt von denen. Ja. Und deswegen sind die perfekt, um so eine riesige Welt zu erschaffen. Ein Knights of the Old Republic Online. Und was man schon von den ersten Bildern und so gesehen hat, sieht man ja auch, dass es so ein bisschen diesen World of Warcraft-Weg geht. So ein leicht Comic, also nicht, es ist nicht wirklich Comic-Grafik, aber es ist auch nicht überrealistisch. Ja, genau. Und ich bin mir, wenn ich mir bei einer Sache sicher bin, dann, dass kein MMO mehr rauskommt, das so überkompliziert sein wird wie Star Wars Galaxy. Das war so klar, dass Blizzard genau das macht, was keiner davor gerafft hat, was eigentlich bescheuert ist, weil Blizzard hat es schon mit anderen Spielen genauso vorgemacht. Einfach ein simples Spielprinzip, sag ich mal, easy to learn, hard to master, so wie es immer heißt. Das haben sie bei World of Warcraft perfektioniert. Du kannst World of Warcraft anfangen und bist innerhalb von 10 Minuten drin und ein Depp rafft, wie das Spielprinzip funktioniert, obwohl es ja wirklich viel Tiefe, Spieltiefe eigentlich bietet. Also ich bin kein MMOler, da gibt es sicherlich Leute, die mich jetzt ausschimpfen würden, aber im Prinzip gibt es da, glaube ich, schon auch viel taktische Tiefe und Spieltiefe an sich. Und bei Star Wars The Old Republic bin ich mir sicher, werden sie den Weg von World of Warcraft gehen, also einen leichten Einstieg, die Leute abholen und dann, glaube ich, kann es richtig geil werden. Das ist auf jeden Fall der Weg, der auch gegangen werden muss, weil die wissen ja mittlerweile, wie sowas funktionieren kann. Nicht umsonst nicht funktioniert. Das ist auch genau der Weg, den ich auch erwarte, weil ich zufällig mitgekriegt habe durch meinen Kumpel, dass halt auch Galaxies dann mit jedem Patch immer mainstreamiger wurde, immer was ja gut ist eigentlich, aber es wurde immer zugänglicher, es wurde immer mehr wie WoW, aber irgendwann ist einfach hat man den Anschluss einfach verpasst und WoW war dann halt, wie bei vielen anderen MMORPGs auch, einfach der König und fertig. Jetzt bin ich echt mal gespannt. So, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich werde niemals, das Spiel anfangen, weil ich MMORPGs einfach, das frisst zu viel Zeit. Ich fürchte sie auch. Ich habe auch so ein Suchtpotenzial in mir bei solchen Spielen und es ist ganz gefährlich, weil ich auch das Star Wars-Universum nach wie vor super geil finde. Und ich auch große Angst davor habe, dass es richtig viel Spaß machen wird und darunter all die anderen Titel, die wir gerade genannt haben, darunter leiden werden. Ja, das ist und natürlich. Das ist so, wer Leute kennt, die WoW spielen, die machen nichts anderes mehr. Also das ist gar nicht böse gemeint, aber irgendwo muss die Zeit ja auch hin. Kannst du ruhig sagen, die hören das hier eh nicht. Stimmt. Ja, vielleicht nebenbei. Vielleicht nebenbei beim Raiden. Ja. Ne? Oder beim Twix. Auf jeden Fall, aber Star Wars The Old Republic kommt, wenn ich das mir richtig aufgeschrieben habe, wo haben wir das denn? To be announced. Großartig. Wie? Es wird noch angekündigt. Es steht also noch kein Datum fest. Ach so, ich dachte, ich hoffe, BioWare hat dran gedacht, aber da habe ich nicht so groß die Befürchtung, dass das dann passiert, dass die nicht wieder in die typische Star-Wars-Falle dann tappen und quasi du ein Online-MMO machst, wo jeder der Jedi-Ritter sein will und dadurch das Spiel kaputt. Das ist ein Riesenproblem, weil jeder will der Jedi-Ritter sein. Jeder will Jedi oder Sith sein. Das Problem hatten sie ja bei Star Wars Galaxies und haben es ja so ultra kompliziert, ich weiß gar nicht genau, wie es ist. Du musst das Telefon finden, Hologramme und alles und das. Aber letztendlich machst du es trotzdem. Also für mich ist das ganz klar, wenn es geht, dass du Jedi-Ritter wirst in dem Spiel, dann machst du es auch. Dann ist von Anfang an dein Weg vorgegeben. Und wenn es 3 Jahre dauert, aber irgendwann will ich fucking Jedi sein. Es gibt für mich keine Alternative, ja? Also was ist denn die Alternative? Bounty Hunter. Du hast 5 Leute und die sind Jedi und du bist kein Jedi. Da hört schon der Spielspaß auf für mich. Ich will auch Jedi sein. Ja, und vor allem, man braucht auch eine Zeit, wo, vom Setting her, braucht man eine Zeit, wo auch noch genug Jedis und Sith da sind. Also weißt du, wo man wirklich Kämpfe realistisch machen. Dass es in der Story oder in der Welt Sinn macht, dass da so viele Jedis unterwegs sind. Ja, und das hat vorher bei Galaxies eigentlich gar keinen Sinn gemacht, weil einerseits gab es irgendwie Tatooine und die ganzen Orte und die Charaktere aus der alten Trilogie, wo es ja keine Jedis in dem Sinne mehr gibt, ja, außer dem alten Obi-Wan und Co. Und jetzt hat man wenigstens auch ein Setting, wo man das einigermaßen sinnvoll verpacken kann. Man müsste es so machen, dass im Prinzip jeder zwar Jedi sein kann, aber Jedi nicht gleich Jedi ist. Das heißt, im Prinzip wenn du Jedi bist, an sich, genau, bist erstmal ein bescheuerter Padawan, dann musst du vielleicht erstmal dein Laserschwert finden, dann gibt es noch unterschiedliche Laserschwerter, und dann musst du erstmal verschiedene Mächte oder was du als Jedi dann machen kannst, das muss sich unterscheiden. Aber die Frage, ob du normaler bist oder ein Jedi, die sollte sich eigentlich meiner Meinung nach gar nicht stellen, weil ich kenne niemanden, der Star Wars dann spielen will und freiwillig darauf verzichtet, Jedi zu sein. Ja, du hast recht, aber so als Zweitcharakter dann irgendwie als einen Bounty Hunter oder einen Händler oder so, klar, das kann man machen, aber Jar Jar Boinga Boinga. Ja. Okay. Jar Jar Binks wäre geil, wenn man den nehmen oder wenn man ihn töten könnte im Spiel. Mehrfach. Nächster Titel. Okay. Darksiders kennt wahrscheinlich jetzt auch keiner. Ich kenne es auch nur, weil ich auf der letzten Games Convention was dazu gesehen hatte, was mich auch beeindruckt hat, aber auch nicht so sehr. Da habe ich den Trailer gesehen. Genau, super fett sieht das aus, der Trailer. Richtig geile Grafik, auch wieder geht, muss man sagen, auch wieder in die God of War Richtung. Deswegen. Soll aber, ich habe, das ist ja ein Entwicklerinterview, haben die, glaube ich, bei unseren Kollegen von Game Trailers gehabt und es soll, das sagt der Typ selber, Metroid-mäßig und Zelda-mäßig eine offene Welt haben zum Erforschen und Erkunden, gemischt mit God of War Spielelementen. Also im Prinzip das, was wir uns von Metroid The Other M Metroid. Ja. Also ich habe bisher, das Spiel war an mir vorbeigegangen. Es ist essentiell also wirklich ein God of War mit Zelda und ja. Also Plattform. Sieht sehr gut aus. Gibt so viele Spieler in der Richtung Plattform PS3 und Xbox, wenn ich mich nicht total irre. Mhm. Und es gibt halt wirklich so viele von diesen God of War ähnlichen Spielen, dass es schwer ist, da überall. Klar sind die alle toll, aber alle will auch keiner spielen. Also man muss sich ja für ein paar entscheiden. Und ich glaube, für Leute, die Darksiders jetzt die Vorlagen kennen, ist das natürlich perfekt. Es geht halt um die Reiter der Apokalypse und die machen mal wieder richtig Stunk in New York oder so. Und man kann sich den Rest schon vorstellen so ein bisschen. Ja. Also es wird dann so God of War, Mythologie und so, wird ein bisschen vermixt mit Neuzeit. Finde ich ganz cool. Aber es ist einfach dieses Gefühl, es gibt schon so viel von all diesem Zeug. So, ja, egal, ich denke einfach, man hat das alles ja, das Problem ist einfach, dieses Devil May Cry oder God of War Spielmechanik, ist das ein bisschen, was vor ein paar Jahren noch die 3D-Jump-Runs waren, ja. Wo dann alle auf den 3D-Jump-Run-Zug aufgesprungen sind. Und mittlerweile ist es einfach, ja, es ist so dieses, man tut den Spielen vielleicht auch Unrecht, weil sie teilweise doch sich ganz anders spielen oder so, aber man sieht sie und sagt sofort, okay, es ist Third-Person-Perspektive, er metzelt viel, es ist God of War. Ja, also man muss mal abwarten, gerade so, ich finde, die Plattform oder die Mechanik an sich von God of War bietet ja genug Spielraum, um das Genre noch weiter zu interpretieren. Und da könnte Darksiders vielleicht, zumindest wenn man dem Interview glaubt, mal neue Wege gehen, wenn es nicht nur auf Gemetzel und besonders stylische Kämpfe ausgerichtet ist. Ja, vor allem nicht nur linear. Ja, und nicht nur linear, sondern wenn das Ganze vielleicht noch mit ein paar Rollenspiel- oder Adventure-Elementen und einer frei begehbaren Welt aufgepeppt wird, dann könnte ich mir das schon ganz vorstellen, weil grafisch fett sieht es auf jeden Fall aus. Ja, das könnte auf jeden Fall interessant werden. Okay. Es gibt eh kaum noch hässliche Spiele, ist das mal einem aufgefallen? Zum Glück. Ja, außer da steht Wii drauf. Also ich meine, selbst wenn Spiele nicht viel zu bieten haben, jetzt sage ich mal over-the-top-mäßig oder so richtig Highlights, sehen sie trotzdem echt verdammt gut aus. Das ist ganz selten. Früher war das noch häufiger, dass Spiele, die gut waren, vielleicht schlecht aussahen. Und das war dann wieder ärgerlich. Ja, du kannst einfach nicht mit was... Wie bitte, was meinst du? Stimmt, Pepper meinte gerade auch nichts mehr, was so wirklich raussticht. Also man sticht heutzutage mehr mit einem gewissen Stil raus, also mit einem grafischen Stil einfach, als mit der Detailfülle, genau, Fülle an sich. Also du hast ja immer durch Engines wie die Unreal 3 Engine, die gern verwendet wird, eben so ein Grundfundament, ja, was schon gut ausschaut. Aber ich kann die nicht mehr sehen. Es hängt eben immer davon ab, wie gut die Leute die dann modifizieren, dass nicht eben alles immer aussieht, als ob der große Space Marine mit der Glatze irgendwo durch irgendwelche braune Gegend durchwandert. Doom, Quake, God of War. Aber gut, Prey, was gibt's noch alles? Egal. Lass uns zunächst. Ja, ich habe hier nur noch drei Titel oder vier Titel stehen. Einen können wir ganz kurz abhaken, und zwar Overlord 2, den ich nur deswegen hier stehen habe, weil mir diese Idee, seine Minions irgendwie zu vermehren und auszubilden und dann auf so eine, durch so eine Feenlandschaft zu hetzen, hat mir schon sehr gut gefallen, muss ich sagen, bei Teil 1. War noch nicht, wie immer so bei originalen Erstlingen irgendwie, war noch nicht so perfekt, aber der zweite Teil habe ich nur Gutes drüber gehört und ich glaube, den werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Guckt am besten selbst mal ja, dazu. Auf jeden also Fall, wenn's müssen wir jetzt auch nicht jedes Spiel ewig diskutieren. Müssen wir in Ruhe dann mal angucken. Nächstes. Also jetzt das Thema Alien vs. Predator. Ja, ja. Ist ja, glaube ich, von den gleichen Leuten, die den allerersten Alien vs. Predator gemacht haben für Atari Jaguar und auch die indizierten Teile für den PC. Und das heißt auf jeden Fall, dass sie wissen, worum es in diesem Universum ankommt. Und der Trailer, den die gezeigt haben, der sieht richtig, richtig fett aus. Also die Grafik ist bombastisch. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt die Zeit reif ist für Alien vs. Predator, weil, wie wir ja gerade drüber gesprochen haben, dass alles mittlerweile wirklich gut aussieht. Es lässt sich jetzt richtig gut umsetzen. In dem Trailer gibt es eine Szene, wo wirklich der Predator im Baum hängt, irgendwie im Dschungel und runterguckt. Ey, und das hat so Spaß gemacht. Ja, das sieht wirklich schön aus. Und es gibt ja auch wieder einen Multiplayer-Modus, wo man dann den Marine spielen kann, wo man die Aliens spielen kann und den Predator. Und ja, da kann ich nur sagen, in der optischen Umgebung freue ich mich richtig auf diesen Titel. Schön war auch, dass es nicht nur so auf dieses, es geht nicht nur um die Special Moves, die jetzt jede einzelne Einheit für sich hat, so wie es halt immer ist, so das Alien ist schnell, hat aber keine Waffen, der Marine hat Waffen, ist dafür schwach und Predator hat seine Sichtmodi, sondern dass, wenn man sich diesen Trailer mal anguckt, wo du siehst, okay, der Predator, er lenkt irgendwie erstmal ab und macht sich unsichtbar und schleicht dann näher ran und versucht die dann irgendwie voneinander zu trennen, die Soldaten, und einzeln anzugreifen. Das ist ja schon, das macht im Singleplayer-Modus, glaube ich, wahnsinnig Spaß, so dieses Ausmanövrieren der Gegner. Und das war jetzt der Singleplayer-Modus, wo man es auch einfacher machen kann. Aber das ist ein geiles Gefühl. Man fühlt sich zum ersten Mal wirklich wie ein Predator, der ja plötzlich da ist, dann da und man weiß nie genau wo. Und dann jetzt kriegt man das von der anderen Seite mal mit und macht die Gedankengänge wirklich durch. So nach dem Motto, okay, wie greife ich jetzt am besten an, weil es sind drei und ich habe nun mal nicht irgendwie, genau, bin das, nur einer. Das finde ich, wie kann ich die jetzt am besten gegeneinander ausspielen? Das finde ich eben sehr schön an dem Konzept von so einer Geschichte. Das hat ja ein bisschen was von einem Strategiespiel, ne, von so Echtzeitstrategie, weil dort, wenn du sowas wie StarCraft nimmst, du hast die drei Rassen, die sich unterschiedlich spielen. Das hast du in einem Multiplayer-Shooter eher selten, dass du eben wirklich drei Rassen hast, wo die Leute sich auch mit auskennen. Du weißt, wie ein Soldat sich spielt, du hast eine Ahnung, wie ein Alien ungefähr sich spielen sollte oder was ein Predator alles machen kann. Und dadurch kommt noch eine Multiplayer-Taktik-Komponente mit dazu, die du in der Form bei Shootern eigentlich nicht hast. Vor allen Dingen, also klar, es gibt natürlich so Spiele wie Battlefield oder Team Fortress, wo du verschiedene Klassen hast, die sich auch unterschiedlich spielen, aber immer im gleichen Environment, sage ich mal. Bei Alien vs. Predator ist es ja tatsächlich so, dass du, je nachdem, gegen wen du spielst, auch mit ganz anderen Sachen rechnen kann, weil zum Beispiel das Alien an Decken laufen kann oder so, was halt komplett für dich erfordert, dass du dich der Situation anpasst. Das Alien kann ich von ganz anderen Stellen angreifen als der Marine, ja. Der Marine kann dir dafür irgendwie 200 Meter entgegen eine Granate werfen und der Predator macht sich einfach fucking unsichtbar. Ja, also genau, wenn, das ist das Gute. Der Marine kann halt auf Entfernung einfach das Alien locker ausnocken und das Alien wiederum darf sich nicht sehen lassen, bis es eben nah dran ist. Und der Predator kann sich unsichtbar machen, kann schießen, kann alles. Macht einfach alles platt. Total überpowered. Ja, das war aber tatsächlich im Multiplayer-Modus war es dann irgendwann so, das Spiel wurde ja dann auch, die Vorgänger wurden ja auch bei World Cyber Games oder CPLs, also als E-Sport-Titel gespielt. Fatality hatte da mal gewonnen. Tatsächlich ist der drauf umgestiegen und hat einen Preis gewonnen oder ein Turnier gewonnen. Und haben halt auch alle Predator übrigens gespielt, aber das nur am Rande. Aber was ich noch in dem Trailer gesehen habe, was man vielleicht nochmal erwähnen müsste, ist, wie ultra brutal es ist. Und ja, da bin ich mal wirklich sehr gespannt, ob wir das hier niemals in Deutschland sehen, weil der Predator hat die Möglichkeit, dann wirklich irgendwie mit seiner Kralle einem den Kopf quasi abzuspießen. Ja, man spießt ihn mit der Kralle auf und zieht dann den Kopf quasi samt Wirbelsäule aus dem Körper raus und hält ihn einfach vor sich hin, was wirklich, wenn man ehrlich ist, sehr nutzlos und eigentlich ist. Ich entschuldige mich an dieser Stelle an alle Leute, die den Podcast gerade beim Essen hören. Ja, aber genauso wie es gerade beschrieben wurde, sieht es auch aus. Also, naja, man kann, mit Sicherheit kann man sagen, ja, aber das ist halt Predator, das ist genau das, was die machen. Das Ding heißt ja sogar Trophy Kill. Aber natürlich ist es zu hart. Sowas kannst du hier nicht machen. Also nicht in Deutschland. Ich finde es auch nicht notwendig. Nee, eben. Es sieht natürlich gut gemacht aus und es ist sehr brutal. Aber es ist völlig, überflüssig. Es macht das Spiel in keinster Weise irgendwie besser oder so. Aber es ist halt drinne und es ist halt brutal und ja. Nächstes Thema. Ja, aber schön, dass wir da alle, also ich glaube, wenn Alien vs. Predator rauskommt, werden wir alle hier mal schön im LAN zocken. Ja. So, jetzt habe ich eigentlich nur noch zwei Sachen. Ich fange mal an mit Castlevania. Lords of Shadow. In den letzten Jahren, Castlevania wurde ja sehr oft versucht, die Serie von den alten 2D-Geschichten, die man kennt, die mittlerweile auch sehr auf den Handhelds unterwegs sind, ins eigentlich mittlerweile gängige 3D rüberzuführen. Leider hat das nicht so gut geklappt, um das mal dezent auszudrücken. Na, an welches Spiel erinnert uns denn das Neueste? An welches Spiel erinnert es? Für das neue Spiel Lords of Shadow. Gears of Schmor? Für Lords of Shadow hat Konami quasi das alte Team mal kurz vor die Tür gesetzt und geht mal ein bisschen Luft holen. Und die haben es ähnlich wie bei Silent Hill dann gemacht, die IP quasi an ein europäisches Team gegeben. Und da sitzt jetzt ein Team aus Spanien dran, das dran entwickelt. Und die das quasi jetzt nochmal auf Hochglanz polieren für Next Gen. Und jeder, der den Trailer gesehen hat, natürlich, wir haben vorhin schon die Diskussion gehabt, von wegen God of War. Ne? Aber es ist natürlich God of War wieder. God of War, Devil May Cry, in der Richtung. Also man muss fairerweise sagen, dass es natürlich grafisch zumindest sehr fett aussieht. Es gibt in dem Trailer auch dann eine Stelle, wo er gegen ein riesengroßes Vieh kämpft, was irgendwie irgendein Felsenvieh oder so, sieht ein bisschen aus wie der Steinbeißer aus der unendlichen Geschichte, da hochklettert. Und das sieht schon wirklich cool aus. Für mich aber ist es, als ich bin wirklich ein riesen Castlevania-Fan, also zumindest von den Metroidvanias, also Symphony of the Night und die ganzen Game of Thrones, ich habe sie alle gespielt, also egal, Area of Sorrow, Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin, wie sie alle heißen. Und das ist für mich halt Castlevania, so liebe ich es. Und ich würde mir wünschen, dass genau wie bei Metroid dieses Spielprinzip auf die Next Generation übertragen wird. Und nicht einfach nur, der Charakter und die Welt, aber in ein komplett reinrassiges Actiongewand gesteckt wird. Bei sowas in der Art, ich habe die Gameboy-Teile auch jetzt gespielt und so weiter, auch großer Castlevania-Fan seit langer Zeit. Nur muss ich sagen, ich fände das bei einem 3D-Teil jetzt hier, also da würde ich nicht unbedingt das brauchen, dass ich so Rätselkomponente eine große habe wie bei Metroid, die dort ist, weil das ist es was sich erst in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Wenn du dir die alten Castlevania-Sachen anschaust, die waren ja mehr Actionspiele. Wenn du das auf dem Super Nintendo gehabt hast zum Beispiel oder auf der PC Engine, was viele Leute nicht gespielt haben, das waren eben so straightforward 2D-Spiele, links nach rechts laufen, vielleicht mal kurz nach oben, kurz nach unten, aber mehr Jump'n'Run, mehr Action. Und essentiell hätte ich mir eigentlich gedacht und gewünscht, dass wenn die Serie in 3D kommt, dass kompetent umgesetzt wird, wie so das funktioniert. Und das wurde ja auch quasi gemacht, nur leider hat es nicht Capcom gemacht, sondern Konami mit Devil May Cry. Mhm. Weil das war ja das, was eigentlich Castlevania so ungefähr hätte sein sollen. Da kann man natürlich drüber streiten, weil Simon's Quest, der zweite Castlevania-Teil, haben sie es versucht der in die Rollenspielrichtung. Ja, der war scheiße, aber sie haben da eigentlich schon mal versucht, diesen Rollenspielweg zu gehen. Der war kacke und dann haben sie sich wieder auf die mehr Action-Jump'n'Run-lastigen Sachen beschränkt. Aber mit Symphony of the Night haben sie meiner Meinung nach ihr Filetstück abgeliefert. Habt ihr denn mal, hat einer von euch Castlevania 64 mal gespielt fürs N64? Ja. Weil da war ich nämlich, ich bin echt absolut kein Castlevania-Fan. Also mit diesem blöden Simon Belmont und Kerzen mit der Peitsche. Oh Gott, mir platzt das Gehirn gerade. Aber ich habe das wirklich gehasst. Fand ich nie cool. Ja, aber der N64-Teil, der mag sein, dass der scheiße ist. Sagt der Mann, der Katamari mag. Ja, aber nee, ich habe nur den Anfang gespielt mal. Ausgeliehen und gespielt. Und ich meine, es war Regen und irgendwie stand ich vor dem Schloss und ich fand das cool. Mir hat das Spaß gemacht. Die Stimmung hat mir Spaß gemacht. Die Stimmung hat gepasst, vor allem der Anfang bei Castlevania 64. Ich kenne halt nur den Anfang jetzt. Das war das Problem, nämlich sobald du im Schloss bist geht es schräg komplett nach unten. Ne? Ja, aber stellt euch doch mal den Anfang in 3D vor, ohne God of War Anleihen. Das wäre doch auch nicht schlecht. Aber so in der Form auf jeden Fall ist das die Ausrichtung, in die Castlevania wohl erstmal gehen wird. Was mich beeindruckt hat, war erstmal natürlich, dass du auch wirklich eine schöne Next-Gen-Optik hast bei dem Teil, weil das war nicht unbedingt jetzt Norm für die Serie, vor allem selbst wenn du die 2D-Teile nur gesehen hast, die hat ja quasi die gleiche Grafik seit 4 Spielen benutzt und da die Sprites kurz mal abgeändert auf dem DS, dass die sich nochmal so einen Aufwand gemacht haben, was die Grafik und vor allem was auch die Vertonung angeht, weil ich meine, als wenn du dir als Nerd dann die Präsentation angeguckt hast und dann hörst du auf einmal, diese Stimme, die kenne ich doch. Es ist ja Captain Picard. Es ist Patrick Stewart. Captain Picard, genau. Und dann in einem Castlevania-Teil. Das ist ja erstmal schon lustig. In einem Castlevania-Teil. Sowas macht er ja nicht allzu oft. Ja, aber Patrick Stewart hat auch eine geile Stimme. Er hat auch eine geile Stimme. Ich hoffe mal, wenn sie das für Deutsch vielleicht synchronisieren sollten, dann sollen sie bitte die deutsche Synchro-Stimme auch nehmen von Picard. Nichts dagegen. Lustigerweise, ich war gestern 4 Uhr morgens, habe ich angefangen, Anagramme zu suchen, weil ich das so faszinierend fand, weil es ist ja Patrick Stewart plus Hideo Kojima, weil es ja Kojima Productions sind, auch wenn er vielleicht damit gar nicht so viel zu tun hat. Und guckt jetzt einfach mal an, was so tolle Sachen rauskommen. Also ich habe jetzt Patrick Stewart, leg's mal so hin, ich muss das nur ablesen. Ich habe Patrick Stewart und Hideo Kojima eingegeben und dabei kommt raus Crab Kid, Starweed, Die Ho, womit wahrscheinlich der US-Slang-Ausdruck für Prostituierte gemeint ist. Und dann Satan Lavish. Und Satan Lavish. Ich habe offensichtlich nicht meine Sprache. Also ich habe noch viel mehr. Ist das kein Zauberspruch aus Harry Potter? Nein, das sind einfach Messages. Starweed aus Stuart und so, das ist ja schon irgendwie, man macht sich da schon Gedanken, was wollen die uns damit sagen? Ich bin da was ganz Großem auf der Spur. I keep you updated. Absolut. Warte, ich habe noch eins. Wenn das jetzt ein Spoiler war. Also. Nein, aber ich habe noch eins. Wenn du Hideo Kojima und Patrick Stewart einfach zusammen als Anagramm nimmst, dann kommt AAA Ditched Jerk Kiwi Imports raus. Was übersetzt halt so vielleicht wie, also AAA wahrscheinlich, um im Telefonbuch ganz oben zu stehen. So, leicht beschädigte Schwein-Kiwi-Importe. Also wenn das nichts aussagt. Also jetzt bin ich überzeugt, das Spiel wird nicht. Ja. Und da nennen ich habe da gestern wirklich eine Stunde lang Anagramme gesucht und es hat einen riesen Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr noch bessere. Und da nennen sie es Lords of Shadows und das ein viel besserer Untertitel gewesen wäre. Ja, aber ihr seht da vielleicht keine Connection, ich schon. Aber ich Illuminati all over again. Also ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, wie sie es jetzt umsetzen werden dort, weil ich meine, die hatten ja auch schon, wie gesagt, Silent Hill abgegeben und die haben ja auch beim westlichen Team, das es jetzt gemacht hat, einen relativ soliden Job abgeliefert. Mal sehen, ob es jetzt wirklich ein richtig gutes Spiel wird, ob es ein solides Spiel wird, aber ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Also es ist wirklich faszinierend, dass ich jetzt hier einen Zettel vom Simon in die Hand gedrückt habe. Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, vielleicht machen wir ein Foto und stellen es auf gameone.de, wo wirklich wie bei Illuminati irgendwelche Sachen unterstrichen und eingekreist sind und gleichzeitig, als ob er wirklich einer, also er sagt das nicht nur als Gag, sondern er scheint wirklich einer Sache auf der Spur zu sein. Hast du das? Warte, auch noch, ich habe noch eins. Was kann Castlevania einen noch? Was kann Castlevania noch bedeuten, wenn du es einfach umbaust? Der Cats Alive Van. Also ein Van, wo ganz wo vorne dran steht, Cats Alive. Keyboard Cat. Ja, so ungefähr. Lebende Katzen in einem Van. Was wollen die uns damit sagen? Ich weiß es nicht. Na gut, aber darum geht es ja auch nicht. Weiß nicht, aber also ich fand es einfach toll, dass Patrick Stewart und Hideo Kojima über Umwege an irgendeinem Projekt arbeiten, wo sie zusammen irgendwie was machen. Das ist eine große Geschichte. Das war Castlevania und Simon in der nächsten Woche entdeckt er für uns das Bernsteinzimmer. Ja, so das haben wir schon längst. Ach, ich könnte die Geschichten erzählen. Da ist der Cats Alive Van wahrscheinlich dran. Okay, nächstes Thema dann. Ja, ich habe nur noch ein Thema im Kopf, und zwar wäre das Resident Evil und damit wäre ich dann auch für meine, ich weiß, Pepper macht schon wieder die Uhrbewegung an seinem Handgelenk. Da wird es jetzt schwierig drüber zu reden, weil das Neue, das ist quasi, Eddie guckt mich fragend an, das ist ein Lightgun-Shooter. Ja, ich habe den Trailer gesehen. Ah, okay. Das Problem ist nur, es geht während der erste Teil davon, so um die Teil 1 und 3 und andere Resident Evil-Teile ging, also die Settings davon benutzt hat, geht es diesmal um Teil 2 und Code Veronica, zwei Teile, die man hier eigentlich nicht besprechen kann. Vom also Spielprinzip ist es auf jeden Fall der Nachfolger von dem, glaube ich, hierzulande gar nicht erschienenen Umbrella Chronicles. Genau, Umbrella Chronicles, was dort nur rauskam. Man schießt sich so durch die Settings vergangener Spiele. Und für jemanden, der den zweiten oder egal welche Resident Evil Teile, der einfach die Teile gern gespielt hat, ist das tatsächlich sehr interessant, weil ich hab mir die Trailer angeguckt und ich habe jede einzelne Szene, jedes bescheuerte Setting, habe ich wiedererkannt, weil ich mich so oft darin bewegt habe, nur aus einer anderen Perspektive heraus. Und das ist schon interessant. Es ist eine Geschichte, die sich vor allem eben an die Fans richtet. Speziell, weil eben Capcom sehr Remake-würdig gewesen ist bei der Resident Evil-Serie und mal einen neuen Teil 1 rausbringt und da kommt mal eine neue Auflage von denen. Und die Spiele, die jetzt behandelt werden, sind eben welche, die bisher quasi sträflich vernachlässigt wurden. Finde ich auch. Also weiß gar nicht, warum gerade die beiden Teile bisher so selten irgendwie jetzt geremaked wurden oder ähnliches. Weil die bei den Fans sind die schon sehr beliebt, gerade die beiden Teile. Aber letztendlich freue ich mich einfach nur drauf, dass man eben so dieses Gefühl hat, ich komme hier zu irgendwas zurück. Die Geschichte, es gibt eine neue Geschichte, die wird verwoben mit den alten Locations. Mhm. Ich meine, das ist egal, die können machen, was sie wollen. Und das ist das Nächste, wo man rankommt an einem vollwertigen Remake. Ja, ne? Also ich finde es gut. Ich meine, wenn schon Lightgun-Shooter, dann will ich wenigstens irgendwas richtig Originelles. Und ich finde, für mich ist das was Originelles, auch wenn man jetzt sagen könnte, gut, im Grunde verwursten sie zum hundertsten Mal ihre alten Locations sozusagen. Aber ich finde das gut. Ich freue mich besonders auf den Teil. Eben wegen der Auswahl der Spiele, die Pate standen. Okay, ich würde es auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Okay, ich hätte zwei Sachen hätte ich noch und dann werden wir es hier auch beenden. Ja. Na, dann ist es auch mittlerweile. Das war jetzt auch echt lange heute. Ja, wir haben uns quasi in die Winterzeit geredet mittlerweile schon. Ich glaub, die ersten Spiele sind schon raus. Spiele sind schon rausgekommen und wurden schlecht bewertet auf GameOne.de. Ich bin gespannt, was sie gesagt haben. Eine Sache, über die ich rede, wir waren gerade schon bei Konami eben wegen Castlevania und ich hatte schon angesprochen, Silent Hill. Silent Hill kommt demnächst raus auf der Wii als Remake von Silent Hill 1. Silent Hill Shattered Memories wird das Ding heißen und wird entwickelt von Climax Entertainment, die Silent Hill Origins gemacht haben auf der PS. Ist eine Neuinterpretation des ersten Teils. Es ist eine neue Interpretation, genau. Was ohne die gemacht, Nebel? Ohne Nebel. Der Nebel? Nein. Nebel wird trotzdem sein. Ein bisschen wahrscheinlich, ne? Aber so wie die das jetzt gemacht haben, das war quasi das Spiel, was sich die von Climax vorgestellt haben, wie es sein sollte. Nimm dieses Ding aus der Hand, Pepper. Pepper spielt gerade mit einem Glas. Wir müssen nicht alles erklären, was hier um uns herum passiert. Also Silent Hills Shattered Memories sollte das Spiel sein, was sich die Entwickler vorgestellt haben, weil als sie die Wii gesehen haben, ein Silent Hill-Spiel, wo du die Wii als Taschenlampe, die Wii-Mode benutzen kannst und wo du richtig mit dem Medium arbeiten kannst, was dort funktioniert, das wollen die schon immer machen. Und die haben sie quasi mit Konami hingesetzt und gesagt, was sollen wir in der Richtung machen? Lass uns ein Remake von Teil 1. Er hat ein iPhone, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Also nicht ein iPhone, er aber hat, so ein... Er hat ein PDA so ein, sozusagen. Ja, also okay. Worum es dort eben geht, wie bei Teil 1, du hast die Grundstory, die noch gleich ist. Du bist Harry Mason, normaler... Hast einen Brief von deiner Alten gekriegt, die aber eigentlich schon tot ist. Nee, das war Teil 2. Echt? Was war denn? Familienvater, klar, mit deinem Jungen, oder? Mit deinem Mädchen. Mit dem kleinen Mädchen. Ja. Familienvater mit Kind. Das Kind geht, verschwindet in Silent Hill und du suchst es sozusagen. Und was sie hier gemacht haben, war dieses Grundkonzept zu nehmen und einfach alles komplett umzustricken, was drin ist. Du bist immer noch Harry Mason. Aber wenn du in Silent Hill jetzt landest, du hast nicht mehr dieses typische, du gehst von A nach B nach C und dort werden dann quasi die Gruselkabinette aufgebaut, so wie du es mittlerweile kennst. Sondern was sie gemacht haben, ist, dass das Spiel auf dich reagiert diesmal. Du beantwortest am Anfang eine Serie von Fragen und je nachdem, wie du dich in Gespräche mit anderen Leuten gibst, dann verändert sich das Spiel auch intern. Zum Beispiel, da gibt es immer noch Sybil, die Polizistin, die du dort triffst. Wenn du am Anfang zum Beispiel sagst, ich finde Frauen erotisch, ne? Zum Beispiel, dann hat die dort einen größeren Vorbau und knappere Kleider an und du triffst sie vielleicht in der Bar. Das anstatt, klingt japanisch. Das ist aber von Amis gemacht. Ne? Also das war jetzt nur als Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ja, okay. Aber es wird auf jeden Fall ein Erlebnis sein quasi, das sich immer da definiert durch kleine Sachen, die immer das Spielerlebnis verändern können. Du wirst nie das gleiche Spiel haben, wenn du dich einmal dran setzt. Und es gibt keine Kämpfe mehr. Du wirst nicht gegen Monster kämpfen, die dort drin aber sind. Aber das war doch gerade das Tolle, dass man so stoisch immer wieder dieselben Bewegungen dass man eben immer wieder auf diese sich windenden Klöpse drauf einschlagen musste, weil man sonst nicht dran vorbeigekommen ist und irgendwann hat man es fast sein lassen und ist nur noch drum rumgelaufen. Die Sache das hier ist jetzt grade, eben... Hatte doch Bedeutung. Es hatte Bedeutung wahrscheinlich inhaltlich von der Story, weil das denkt sich dann das Team, das es damals entwickelt hat. Da haben ja die Silent Hill-Teile immer eine gewisse Bedeutung, die dort reininterpretiert werden kann. Im neuen Teil oder im Remake wird das quasi so gelöst, es gibt dort Monster, aber da Harry Mason nun Familienvater ist und dementsprechend sich nicht wehren kann, auch nicht über den Umweg, dass du dann x-fach Knarren findest und auf einmal schießt wie ein Weltmeister, du wirst quasi flüchten müssen vor den Monstern. Du wirst dir Ideen oder die Umgebung so anschauen müssen und gucken müssen, wie kannst du denen entkommen dann. Und das wird quasi dann wirklich nicht nach dem typischen Kampfprinzip ablaufen, sondern auch da nochmal eben diese Horrorperspektive verstärken. Weil das war eben eine Sache, die an Silent Hill Homecoming speziell nochmal viel von der Atmosphäre genommen hat, dass du dort ein ausgebildeter Marine-Kämpfer bist, der mit allen Waffen super umgehen kann. Also sie haben jetzt auch alles ausprobiert. Also man kann ihnen auch nicht sagen, dass sie nicht experimentieren. Man hat probiert so, ja, lass mal den Helden in Soldaten sein, dass man den Kampf mal ausbauen kann. Das hat dann jetzt scheinbar für die Atmosphäre eben nicht so gut funktioniert. Jetzt genau, macht man es ganz anders. Lass mal jenes probieren. Also, die versuchen es. Die versuchen es auf jeden Fall. Und das war eben eine Sache, die ich dann sehr spannend fand. Eben, es ist ein Wii-Titel, aber auch einer, ähnlich wie bei The Conduit, den man sich auf jeden Fall nochmal im Gedächtnis halten sollte, weil die einfach mal wieder was Neues versuchen, insbesondere mit einer Serie, die eben sich auch fast schon in die eine Ecke selbst gedrängt hat. Ne, Homecoming habe ich damals auch den Test für die Sendung hier gemacht. Ich fand das Spiel eben gut für das, was es ist. Nichts super Besonderes, aber so Komfortfutter, wenn man es mal so nennen würde. Du weißt, was du erwarten kannst, auch wenn es nicht mehr so gut schmeckt, weil du schon tausendmal gegessen hast, weil du kennst, wie das ist, aber es funktioniert. Jetzt kriegst du eben nochmal ein neues Gewürz quasi rein. Und vielleicht wird es dadurch mal wieder aufregend. Aber auf jeden Fall, ich freue mich sehr drauf. Release von dem Ding soll sein im vierten Quartal 2009. Wie gesagt, kommt auf Wii raus und eventuell noch mit Umsetzung für PS2 und PSP, wer sowas noch im Schrank stehen hat. lass uns jetzt mal zum letzten Titel kommen und wahrscheinlich einer, der für viel Kontroverse gesorgt hat und im Nachhinein noch sorgen wird, Left 4 Dead 2. Left 4 Dead wurde ja quasi, kam letztes Jahr raus, Ende letzten Jahres und hat sich ja über Nacht zum einen der beliebtesten Multiplayer-Shooter entwickelt. Ne? Also ich kenne hier Leute, die sich teilweise ganze Abende zusammensetzen und dort kämpfen, ballern und sich einfach die Zeit damit vertreiben ohne Ende. Und jetzt wurde quasi angekündigt, trotz versprochener Add-ons und neuer Maps, die kommen sollten, weil das Original Left 4 Dead, soweit ich weiß, nur 4 Maps hat. No? Also es waren von Anfang an nicht alle Maps für Multiplayer freigeschaltet, was echt nervig war, weil man dann den Versus-Modus halt nur mit, ich glaube, 3 Karten spielen konnte am Anfang oder 2 sogar nur. Ja, es gibt... ja, mittlerweile gibt's alle. Kampagnen und Maps muss man unterscheiden bei Left 4 Dead, weil ich glaube, es gibt 2 Kampagnen mit 4 Kampagnen mit A5 Maps Und die Hälfte war, also man konnte sie im Singleplayer-Modus, konnte man sie alle spielen. Und im Multiplayer-Modus konntest du nur die Hälfte spielen, die erste Hälfte. Und das war natürlich was, wo man sich vor den Kopf gestoßen hat, weil die Karten waren ja offensichtlich fertig, nur man konnte sie nicht spielen. Aber sie waren wohl, wie es dann hieß, noch nicht optimiert für Multiplayer-Modus wegen Bugs und lalala. Und hat dann halt irgendwie ein halbes Jahr gedauert, bis Valve es hingekriegt hat, diese Karten zu releasen, um sie auch im Multiplayer-Modus zu spielen. Und zumindest muss man dann sagen, dass sie auch kostenlos als Add-on angeboten wurden, weil sonst wären die Leute, glaube ich, auch wirklich auf die Barrikaden gegangen. Das ist auch das Mindeste, auf jeden Fall. Aber das ist, also ich habe auch sehr viel Left 4 Dead gespielt und ich muss sagen, das Spiel, finde ich, braucht viele Maps. Und das ist ein Vorteil, wo man wirklich sagen muss, den haben die PCler dort gegenüber den Konsolenspielern. Denn da gibt es halt unheimlich viele Custom-Maps, die du kostenlos runterladen kannst. Auf Konsole bist du eben auf die offiziell Releaseden von Valve angewiesen. Und mir persönlich wurde es dann doch schon nach einer Zeit ein bisschen langweilig, immer durch die gleichen Maps zu gehen, auch wenn die immer ein bisschen randommäßig anders sind. Aber irgendwann hat sich das halt schon das Thema ein bisschen abgenutzt. Jetzt Left 4 Dead 2. Auf jeden Fall kann man drüber streiten, ob das ein Add-on hätte werden sollen oder nicht. Aber sie haben gesagt, ähnlich wie wir vorhin bei Super Mario Galaxy oder vorhin vor ein paar Stunden drüber geredet haben, dass sie halt so viele Ideen hatten bei Left 4 Dead. Jeder, glaube ich, der Left 4 Dead spielt, kennt das, dass er sagt, ey, wäre das nicht cool, wenn man hier so und so noch was machen könnte. Also man hat schon gemerkt, dass das Spiel vom Spielprinzip her eine Menge Potenzial birgt. Aber auch auf jeden Fall noch Luft nach oben hat. Und das geht wohl den Valve-Programmierern und den Leuten, die an dem Spiel arbeiten, auch so. Und sie haben zum Beispiel, wird es, glaube ich, 2 oder 3 neue Zombie-Rassen geben. Also 2 sind auf jeden Fall bestätigt. Ein Haufen neuer Waffen wie Kettensäge und so weiter. Ein bisschen überarbeitete Vermutlich Grafik. Sogar Flammenwerfer, auch wenn sie darüber noch nichts Genaues gesagt haben. Aber die Flammeneffekte sehen plötzlich viel, viel besser aus, was immer ein Zeichen ist, dass man es als Waffe benutzen kann. Neue Spielmodi wird es auch auf jeden Fall wieder geben. Neue Maps. Und also ich freue mich drauf. Es muss man abwarten, ob das Spiel dann ein Vollpreis auch dann wieder wert ist. Aber wenn wirklich all das umgesetzt wird, was sie uns jetzt versprechen, dann macht es auf jeden Fall Spaß. Ich persönlich bin trotzdem der Meinung, dass es überfällig wäre, für den alten Teil Add-ons mit neuen Waffen und neuen Zombies rauszubringen. Ja, eben, also ein ganzer neuer Teil muss es eigentlich nicht sein. Das ist eben eigentlich die Geschichte in einer Zeit, wo die Leute antrainiert wurden, dass du mittlerweile über Download-Content eben das Leben eines Spiels verlängern kannst. Ne? Und da Spiele, um das beste Beispiel mal anzuführen, Burnout Paradise, ne? Was Anfang 2008 rausgekommen ist und bis heute am Leben gehalten wird durch immer konstante Updates und dass du Motorräder fahren kannst und fliegen kannst. Ja, und neue Städte. Fallout 3. Und Fallout 3, Add-on an Add-on an Add-on, wo du daran gewöhnt bist und das ist ein Spiel wie bei Left 4 Dead, wo da glaube ich nur der Survival-Modus gekommen ist mit einem Add-on und einer neuen Map, was eigentlich wirklich auch erst seit nicht mal einem halben Jahr so richtig draußen ist. Und dass die dem quasi schon den Boden unter den Füßen wegziehen und gleich, nee, kauft mal einen neuen Teil. Ja, ist die Frage. Viele Leute werden sich den ersten jetzt gar nicht mehr kaufen, natürlich. Es sollen aber, haben sie in einem Interview gesagt, noch weitere oder mindestens ein Add-on für den ersten Teil erscheinen. Aber man kann sich ja trotzdem dann überlegen, also mir hemmt das schon den Spielspaß, wenn ich weiß, Left 4 Dead 2 ist schon in Arbeit, dann verliert auch irgendwo ein Add-on für den ersten Teil so zumindest ein bisschen seinen Reiz. Also wenn es kostenlos ist, okay, aber wenn es was kostet, dann, naja, mal gucken. Ja, es wird also noch eine spannende Geschichte. Wie gesagt, es gab deswegen erste Proteste von den Fans, die sich das nicht bieten lassen wollen, aber es kann genauso gut erstmal das erste Herumheulen sein und dann kaufen sie trotzdem alle, wenn es soweit ist. Bis es draußen ist. Release von dem Spiel ist angepeilt wie beim letzten Mal Mitte November. Also Mitte November 2008 war das erste, Mitte November 2009 kommt das nächste. Ob es gekauft wird oder nicht, keine Ahnung. Aber von was ich eine Ahnung habe, ist, dass wir am Ende angelangt sind. Nach gefühlten 28 Stunden. Und wenn ihr alle jetzt zugehört habt, dann müsst ihr euch mal rasieren. Herzlichen Glückwunsch für das nicht vorhandene Leben. Genau, echt. Also und vor allem, jetzt wisst ihr auch, warum Game One im Fernsehen nur 15 Minuten dauert, weil wir, wenn wir das auf diese Länge aufplustern würden, wäre es so. Ja? Und möchte man sowas überhaupt haben? Nein. Bleibt aber lustigerweise werden fast alle O-Töne, die wir für Game One aufnehmen, immer genauso lang, aber da werden dann eben nur 2-3 Sätze draus genommen. Was mir immer wieder mal sagt, wir sollten vielleicht anders arbeiten. Vielleicht, ne? Also ich habe ja die Best-of-Sendung mit euch gemacht und was ihr in den Best-of-Sendungen seht, diese halben Sätze, die zwischendurch bei den Specials mal drin sind, ich habe mit Simon und Budi dann jeweils ungefähr 4 Stunden dort gesessen, für die gefühlten 3 Sätze, ja, damit wir den coolsten Moment sozusagen dann immer einfangen können. Also ihr seht, wie wir arbeiten, ihr habt mal ein Gefühl davon bekommen, wie das bei uns normalerweise aussieht. Vor allen Dingen schön, dass so viele Leute sich das Ding runterladen und vor allem auch kritisieren und auch Sachen gut finden, Sachen doof finden, da jetzt auch nicht alles sklavisch toll finden, was wir machen. Genau. Das ist schön, also freut mich, dass das so benutzt wird. Genau, also im ersten Sinne freut es mich natürlich, dass es jetzt schon gut angenommen wird, auch der erste Podcast, der gestern schon gelaufen ist, oder der erste Teil, aber Kritik und Anregungen sind natürlich weiterhin willkommen und wir würden uns gerne dann eben auch von euch mehr Anregung. Mehr Anregung. Und wir würden auch gerne mal hören, was ihr euch vielleicht für Specials dann wünschen würdet, was wir in der Form machen sollen. Ja, zum Beispiel Themen, über die man mal quatschen kann oder ähnliches. Genau. Am Quatschen wird es nicht scheitern. Davon haben wir genug auf Lager. Die Sache ist eben, der Podcast hier ist immer noch eben ein kleines Experiment. Apropos, was haltet ihr eigentlich von Super Mario Galaxy 2? Oh, ja Moment, das ist doch mit diesem Marion. Marlon. Super Marlon Brando Bros. Auf jeden Fall aber, wie der Podcast in Zukunft aussehen kann, es muss nicht unbedingt in diesem Format hier sein. Wir haben schon einige Ideen, aber neue Sachen und Anregungen sind, wie gesagt, immer willkommen. Und ich möchte mich an dieser Stelle eben nochmal bedanken an Simon, der uns seine Zeit geopfert hat. Und ich möchte mich auch bedanken bei Simon. Ich möchte mich auch bedanken bei Eddie, der heute gütigerweise für Herrn Budiman eingesprungen ist. Ja, aber also nicht schlecht, finde ich. Ja, aber also zum Glück kann man ihn nicht sehen, aber aber immerhin, damit wir es nicht so schwer haben, hält er sich die ganze Zeit konstant die Augen zur Seite mit den Händen, damit er, ne? Ja, und ich strecke die Plauze raus. Ja. Und dank Pepper vergräbt sein Gesicht. Ja. Und dank an den lieben Pepper, der kurz mal hier runter wollte, um mit der Technik auszuhelfen und jetzt nichts mehr anstellen kann, weil der Freitag schon vorbei ist. Es ist traurig. Naja, aber wir haben uns Mühe gegeben, jetzt sind wir auch vorbei. Und genau. Ich kann nur noch eins sagen, Ditched Jerk Kiwi Imports. Genau. Und das ist auch, glaube ich, der beste Platz, um jetzt hier zu enden. Ich bin Gregor und das war... Das ist Gregor. Good night, San Diego. Good night and good luck. Bye, bye.